live. Infos mit Peter Neuhaus um 19 Uhr. Gedenkfeiern zum 11. September. Heimniederlage für Borussia Mönchengladbach und das Wetter auch am Abend oft sonnig. Die Menschen in den USA haben an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September erinnert. An den Anschlagsorten gab es offizielle Trauerfeiern. Aus Washington berichtet Sabine Müller. Überschattet von religiösen Spannungen begehen die Amerikaner den 9. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001. Besonders angespannt ist die Stimmung in New York, wo tausende Angehörige zu Ground Zero kamen, Schweigeminuten abhielten und die Namen aller mehr als 2700 Opfer verlasen. US-Präsident Obama sagte bei der Gedenkfeier am Pentagon, man ehre die Opfer am besten, wenn man sich von den Terroristen nicht auseinanderbringen lasse, sondern amerikanische Werte wie Freiheit und Toleranz hochhalte. Die Staaten der Europäischen Union wollen enger mit der Türkei zusammenarbeiten. Damit soll die wachsende Kluft zwischen der Türkei und der EU überwunden werden. Darüber berieten die EU-Außenminister in Brüssel mit ihrem türkischen Amtskollegen. Die seit Jahren laufenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei waren zuletzt kaum vorangekommen. Die DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley ist tot. Sie ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Bohley galt als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der friedlichen Revolution in der DDR. Für ihre Verdienste wurde sie nach der Wiedervereinigung unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach eine Heimpleite hinnehmen müssen. Gegen Frankfurt unterlag die Mannschaft von Trainer Michael Fronzek mit 0:4. Ja, im Moment nicht aufgepasst, dann wird zugeschlagen. Das hat Frankfurt heute sehr eindrucksvoll bewiesen, haben ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Und unterm Strich muss ich sagen, war es eine verdiente Heimniederlage. Borussia Dortmund sicherte sich einen Heimsieg. Gegen Wolfsburg schaffte der BVB ein 2:0. Leverkusen spielte in Hannover 2:2 unentschieden. Hamburg und Nürnberg trennten sich 1:1 und Freiburg besiegte Stuttgart mit 2:1. Seit einer guten halben Stunde läuft das Spiel Bayern München gegen Werder Bremen. Da steht es noch 0:0. 1 live. Sektorwetter. Am Abend noch oft sonnig bei 17 bis 22 Grad. Der Sonntag ist eigentlich anfangs noch ganz schön. Ab dem Mittag kann es dann aber regnen. Dabei sind einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte in Dülmen 22 Grad, in Gütersloh und Köln 23 Grad. Am Montag dann viele Wolken, einzelne Schauer und auch kühler. Stauschau. A4 Aachen in Richtung Köln zwischen Frechen Nord und Kreuz Köln West. Baustelle 1 Kilometer Stau. Zweimal die A40 Dortmund Richtung Essen. Erst zwischen Kreuz Dortmund West und Dortmund Klei 1 Kilometer Stau. Und weiter die 40 zwischen Lütgen Dortmund und Bochum Werne nochmal 3 Kilometer. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Essen Krai und Gelsenkirchen Süd. Baustelle 1 Kilometer Stau. A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid Süd und Nord. Baustelle 3 Kilometer. Und A59 Köln Richtung Bonn zwischen Dreieck Bonn Nordost und von Pützchen 1 Kilometer Stau.